Sobald es also um das Wohlergehen der Kinder von Hartz-IV-Empfängern geht, wird deshalb über Sachleistungen diskutiert. Über Sozialarbeiter, über noch mehr Nachhilfe, noch mehr Gutscheine, Bildungspakete, Teilhabepakete. Weil man den Eltern nicht glaubt und nicht zutraut, dass sie Geldzuschüsse tatsächlich für ihre Kinder verwenden würden. Und weil die Ideologie der Arbeitsleistung, der gottgegebene Sinn des Gelderwerbs und das ganze System des Drohens und Tätschelns sich erübrigen würden, sobald jemand, der nicht arbeitet, mehr hat, als er zum Überleben braucht. Selbst wenn er das Geld für sein Kind ausgibt, das er überhaupt nicht arbeiten darf.